Da ist er wieder, der gute Lampe. Gott sei es gedankt, die einzige Leuchte in diesem stocktrüben Nest. Und böser Wind bläst, auch noch die auszupusten, damit es vollends finster werde. Das steht nun leider fest. Ja, trüb ist's geworden in unserem Königsberg. Die Sonne, falls überhaupt noch kommt, gaukelt uns bloß was vor. Ein matter Fleck am schmutzigen Himmel. Seit 30 Jahren, einem Menschenalter, bin ich hier Sonne. Im Fall es dergleichen überhaupt noch gibt. Ich leuchte. Wo ich mit meiner Lampe bin, ist Licht. Erleuchtung. Wacker eine Zange. Forzeps eine Kuh. Rusticus ein Knebelbart. Ein Nebulo bist du. Hörspiel von Jens Sparschuh. Ich komme ins Sinieren. In dieser fünften Stunde des Tages, wohl seiner besten überhaupt, da ich mich unterhalten kann mit dem einzigen vernunftbegabten Wesen in diesem Kaff, mit mir selber. Das einzige Vergnügen, das ich mir gönne, diese fünfte Stunde, wo ich die Muße dazu hab. Und Ruhe. Selbstgespräche, gibt's was Besseres? Der Mund erzählt den Ohren was, die hören's, widersprechen wenig, meistens gar nicht, und maulen auch nicht in einem fort, befehlen einem rein gar nichts. Warum eigentlich? Sei es, wie es ist. Sie sind gute Gesprächspartner. Nur muss man eben sprechen mit den Lippen. Sprechen, flüstern, wie nennt er's? Dozieren. Allein im Kopf darf's nicht bleiben. Da denkt man höchstens Schweinereien und Unfug. Ergo, es muss schon raus. Nur eben nicht, wie der es macht. Nicht mit allen alles bequarten. Kochkunst und Englands Seemacht. Und redet man mit Dutzenden. Mit allen hat man nie gesprochen. Es bleibt halbe Sache. Man meint im Gespräch ohnehin nur sich selbst. Ausschließlich. Wozu die Ausflucht? Warum also nicht gleich und ein für alle Mal nur mit sich selbst noch sprechen? Plaudern. Fabulieren. Einen anderen bloß benützen, dass der uns das Stichwort gebe, auf das wir dann angestochen herunternudeln, was uns ohnehin schon auf dem Herzen, auf den Zungen lag. Geh man mir mit solcherlei Gespräch. Ein Dialog zusammengeflickt aus Monologen, das bleibt Flickwerk. Lampe, wecke mich bei Zeiten. Marsch! 5 Uhr und Wasser. Ein Beweis. Die Lampin fragt mich die närrische gestern, wo ich wohl herkomme. Von draußen. Haha, aus der Wirtschaft kommt er, sagt sie nun und schnuppert in der Luft herum, als gäbe es Klops in Senfsoße. Bei Gott, wozu fragt sie mich da, wo sie's doch weiß und riecht? Das sind Gespräche. Da rede ich lieber mit mir selbst. Da erfährt man was. Und weiß am Anfang wenigstens noch nicht, wo es am Ende endet. Kurze Türkenlampe, wo bleibt ihr denn? Ich für meinen Teil erzähl mir alles, was ich denke. Zum anderen freilich nicht alles, was ich erzähle, bedenke ich. Das unterstreiche ich. Das ist gewiss. Und meine Eigenart. Im Unterschied zu ihm. Bei ihm. Kanten. Läuft alles anders herum. Nicht jegliches, was er so denkt, spricht er. Aber was er spricht, das denkt er auch. Sagt er. Wo bleibt ihr denn? Worauf das hinausläuft? Auf einen höchst bedenkenswerten Umstand. Es gibt schlechterdings kein Maß, keinerlei Elle, die uns beide messen könnte. Oder wohl gar vergleichen. Unvergleichlich, wie ich bin. Und prompt Missverständnisse, die sich häufen. Lampe hat sich gegen mich treu, aber in letzter Zeit unpassend verhalten. Er drängt Zulagen ab. Es geht die Rede von meiner Abschaffung. Ich wollte gerade die Suppe auftragen, Graupen mit Rindfleisch und postiere mich wie immer am Schlüsselloch. Erkunde die Lage. Ein Diener darf ruhig diskret sein und muss nicht ungelegen in die Stube platzen. Das wäre schlechte Manier. Ich spitzle also höflicherweise ein wenig. Herr Wasianski saß drin beim Alten. So über dies und das ging die Rede. Kochkunst und englische Seemacht. Plötzlich sagt der Kant, Lampe müsse abgeschafft werden. Er dränge Zulagen ab? Er hat keine keifende Alte. Zanke mit der Aufwärterin? In den Hintern zwicken. Ist das etwa Zanken? Dünke sich überklug. Sei mürrisch, faul etc. etc. Hätte zudem eine gewisse Meinung von sich gefasst. Das hat er. Und der Wasianski, aalglatt, antwortet. Ein Ersatz ist schon besorgt. Ein gewisser Kaufmann, Johannes. Ja, Lampe, gesteh es dir ruhig ein, du sollst ersetzt werden. Also, wir sollen abgeschafft werden. Wir, Martin Lampe. Es gäbe Ersatz für uns. Die Graupen hat er kalt gekriegt. Mach er sich fort, Lampe, aber marsch! Sei er ja nicht so vorwitzig und lasse sich fortschicken. Weg! Weg! 30 Jahre habe ich hier versessen zwischen 4 und 5, um dem da pünktlich auf die Beine zu helfen. Man muss sich wundern über solche Unverblümtheit. Erst neulich bei Tafel kam wieder die Rede drauf, vom Rink oder Pörschke. Lieber Kant, gescheiter und geschätzter Herr Weltweiser, wie Sie das nur immer schaffen, so frühzeitig aufzustehen, wo es doch derartig kalt und dunkel ist bei uns in Königsberg. Ich habe gerade das Schüsselchen mit den Teltower Rübchen aufgefüllt. Das philosophische Geschäft, meine Herren, meine Maxime, das scheucht mich vor Gott und aller übrigen Welt auf die Beine. Wenn er wenigstens verstünde, was er spricht, aber er versteht es nicht. Natürlich, kein Deut versteht er. Überdies sagt er mit diesem Satz nur, dass ich der Lampe seine Maxime bin. Nicht mehr. Ich bin's, der ihn raustreibt. Und wenn alle Welt vor Ehrfurcht in den Knien zittert, um 5 beginnt er sein Tagwerk, so kann ich bloß einräumen, Lampe beginnt seines um 4, bitte sehr. Nur eins noch, da wir abrechnen. Ich weiß einiges. Wissenschaftsgelehrt. Listen habe ich geführt. Über Jahre. Jetzt ist es gewiss, nämlich, die Hähne krähen reichlich differenziert. Das hängt von der Jahreszeit etc. etc. ab. Aber den da rührt kein Wetter. Bin eine Handvoll Minuten vor dem 5. Turmuhrschlag zu wecken. Nicht früher, nicht später. Und dies ohne Ansehen des Wetters, der Jahreszeit, kurz der Umstände. Wie anders doch die Hühner. Die lieben Hühner, die gewitzten. Die passen nicht bei ihm ins Weltbild mit ihrem gänzlich anderen Freiheitssinn. Einmal, als wir noch drüben beim Direktor Kanter wohnten, hat er mich 4:30 losgeschickt, dem Übel abzuhelfen. Mache er dem Unding ein Ende. Spricht Unding und meint natürlich ein Ding, den Hahn. Na, ich packe mich, hol das Beil aus dem Spind, worauf er sehr bleich im Gesichte sich abwendet, das Schnäuztuch vorschützt und sich zurückzieht. Ich pirsche also hinüber durch den Zaunspalt auf des Nachbars Hof, das Beil unterm Rock, den bestirnten Himmel über mir. In mir abgrundtiefe Gesetzlosigkeiten und hinter mir, weit hinter mir, hinterm angelehnten Fensterflügel Kanten. Geh hervor! Du kehr sich! Geh zurück! Als ob ich den Hofhahn nicht selber sehe, wie er auf dem Misthaufen thront. Der Hahn sieht mich übrigens auch. Ich näher und näher. Plötzlich, wie mit einem Schlage, steht der Hühnerhof in Aufruhr. Ich mitten darin, mit meinem Beil. Treff ab und zu ein Huhn, doch größtenteils meine Waden. Unpässlich das alles. Bedrängnis. Die Affäre wird undurchsichtig. Fatal. Schließlich bin ich, Gott sei es gedankt, vom Nachbarn am Kragen gepackt, kräftig dies, und werde auf die Schlossvogtei geschleppt. Das Kriminal hat sein glückliches Ende. Derweilen, wie ich später erfahren, Kant aufgebracht vor der Wirtschafterin über meine Blödsinnigkeit resoniert. Dann Verhör mit durchaus vornehmen Herrn, der Jensch war dabei. Alles sehr fein, ein weißes Tischtuch, Wasserkaraffe, Tintenfässchen von Silber. Ein Bericht wird aufgesetzt, man bittet mich heran. Wollte er sich ein paar Suppenhühner machen? Sie reden mehr zu mir wie zu einem Kopfkranken. Na gut, ich ließ sie. die Umstände diktierten es, gewähren. Einzig und allein, durchlauchtige Herren, den Hahn habe ich umbringen wollen. Warum gesteht er es denn nicht ein, dass er sich ein paar Suppenhühner machen wollte? Und sucht nun im Mystischen. Welcher vernünftige Mensch macht Jagd auf einen Hahn? Gerade auf einen Hahn? Hahnenbouillon, wie blöde ist der Lampe und will uns trotzdem noch für dumm verkaufen. Uns! Ich aber bleibe dabei. Muss dann auch noch da bleiben, im Arreststübchen. Derweilen dieser Kant über meine Blödsinnigkeit resoniert. Abends nach neune schickt Kant dann klammheimlich dies einen Boten zum Jentsch, dem Kriminalrat. Wie es denn nun wäre, im Falle Lampe. Wohl eine kleine Kaution auch, dass ich kurz vor Zapfenstreich von dannen ziehen kann. Später hat er den Hahn noch abkaufen wollen. Dann sind wir umgezogen. Der Nachbar ließ durchaus nicht von seinem Vieh. Kann man verstehen. Was meint er denn? Nur muss man einen Begriff haben, wie schwer diesem Menschen beizukommen ist. Gewiss keine Lappalie dies. Weckt man ihn, schickt er einen erst einmal fort. Namentlich zeigt er ruckartig den Rücken vor. Das ist ein Anblick. Jeden Abend aber schärft er mir aufs Neue ein, ja nicht so vorwitzig zu sein und mich fortschicken zu lassen, sondern ihm noch die Decke wegzuziehen. Das sagt der Abendkant im Lehnstuhl. Da tüftelt sich Maximen aus. Lampe! Zieht man nunmehr dem Morgenkant die Decke weg, verspricht dieser 5 Taler. Oder er wird gar fuchtig. Aber jeden Abend droht der Abendkant, mir das Geld gänzlich zu streichen, im Fall ich mich vom fuchtigen Morgenkant bestechen lasse. Wo bleibt er denn? Der Morgenkant nun bietet immer mehr, 10, 15 Taler. Schließlich verfällt er nun, da gar nichts fruchtet, genau wie der Abendkant, auf die witzige und äußerst fixe Idee, mir die Taler gänzlich zu streichen, falls ich ihn nicht in Ruhe lasse. Inzwischen ist ein schönes Stück Zeit verstrichen, die Turmuhr schlägt 5-mal und es ist mit diesem alltäglich inszenierten Spektakel erreicht, was erreicht werden sollte. Der Herr Magister ist langsam durch vieles Zanken und Gerede wach geworden. Und ich bin es so müde. Lampe! Nur will ich mit mir selbst ins Klare kommen und rede dauernd nur von ihm. Dem da. Ein Jammer. In 30 Jahren redet keine Seele mehr von diesem Kant. Höchstens der Martin Lampe. Der war dann und dann mal angestellt bei einem Provinzgelehrten namens... Irgendwas wie Tant, Wand, Sand oder was Spitziges, Kantiges. Wer weiß denn das in 30 Jahren noch? Keiner. Was weiß denn die Welt von ihm? Nichts, gar nichts. Und was dieser obskure Magister... Entschuldigung. Lampe? Natürlich, Professor. Von der Welt wusste, das wusste er lediglich von seinem Martin Lampe. Sonst wusste er gar nichts. Lampe? Erzähle er mir doch noch einmal, wie er den König gesehen hat, als er bei den Soldaten war, im Preußischen. Was hätte ich ihm da alles aufbinden können? Dass die schwarzen Mohren in Preußen hausen und scheckige Windhunde halten und Elefanten rösten überm offenen Feuer. Überhaupt vielleicht ein exotischer Landstrich dieses Preußen mit vielen wilden Tieren, kartoffelfressende Ungetüme etwa und was dergleichen mehr ist. Der ist doch nie hier rausgekommen. Was der von der Welt weiß, weiß er doch bloß von mir. Die Welt? Eine Tagreise von hier könnte die Welt wohl überhaupt aufhören, der wüsste es nicht. Selbst die Journale hat er nur aus zweiter Hand. Aus meiner. Lampe, bringe er doch die Hartungschen Zeitungen. Gleich. Nicht gleich, nicht bald, sofort bringe mir die Blätter. Da sind sie, die Hartmannschen Zeitungen. Wie was Hartmannsche Zeitung? Sage Hartungsche Zeitung. Er soll gefährlich nicht so viel vernünfeln. Hartungsche Zeitung und hiermit basta. Wie er mich gepeinigt hat. Hartungsche Zeitung. Als ob der was davon verstünde. Ich hätte ihm sonst was ranschleppen können, hätte es ohnehin nehmen müssen. Um beim Lesen der gelehrten Zeitung nicht die Mütze zu verbrennen, muss die Zeitung nicht neben der Leserei, sondern zwischen ihr und dem Leser liegen. Jetzt kommt ein heikler Gegenstand. Im letzten Mai, an einem kühlen Morgen, verbrennt er diesen Packen und reicht mir aus der Lade dies Paket. Ich nicke, stell mich blöde, wie immer, das ist meine Stärke. Und Kant, peinlichst bemüht, dass ich ihn auch recht verstehe, wiederholt sehr deutlich artikuliert, was er wünscht. Nun ebenfalls in gänzlich blöder, anschaulicher Weise, dass ich, der Blöde, wie er meint, auch alles fasse. Es ist eben, zwei Genies können nur wie Blöde miteinander verkehren. Womit außerdem erwiesen, ein Herr kann niemals schlauer als sein Diener sein. Ich schüre Feuer und werfe in die Flammen meine Mütze, die weiße. Das Paket schiebe ich indessen wohlweislich unter den Rock und, damit es nicht herausfalle, ins Hinterteil der Hose. In der Küche, nach der Vesper, als es auf Abend geht, ziehe ich es aus dem Hinterteil der Hose, beiß die Schnur durch, wickle das Paket auf und finde Poetereien. Ein heikler Gegenstand. Durchaus nicht neugierig, nur eben aus Interesse studiere ich die Blätter. Mit dem Lesen ist es ja bei mir, Gott sei Dank, etwas besser bestellt als wie mit dem Schreiben. Entziffre nun also dies und das. Vor allem geht die Rede von Liebe, Herzensrufen und ähnlichen Narreteien. Schließlich eine Einleitung zu einer Grundlegung der praktischen Poesie mit besonderer Beachtung der Werke Popes, Hagedorns und Hallers. Dann leitet er die Einleitung ein. Das geht so über ein paar Dutzend Seiten fort, bis er zur Sache kommt. Die Sprache der Poesie hat eine eigentümliche Wesensart, zumal deren Gegenstand eigentümlich, wenn nicht gar zwiespältig zu nennen ist. Eine kritische Beleuchtung desselben ergibt. Es geht vordringlich um Gefühle. Diese aber werden vom Schöpfer, Klammer auf, Poeten, Klammer zu, in Begriffen abgehandelt. Aus dieser offenbaren Unstimmigkeit ergibt sich folgende Antinomie, die jeglicher Poesie, sobald sie zu praktizieren anhebt, anhaftet. Hier der Begriff die Regel. Da das Gefühl, aus dem wohl schwerlich eine Regel abzuleiten ist. Das hat er brav vorangetrieben. Ich finde, das ist das Reifste, was er überhaupt geschrieben hat. Wie also diese Antinomie zu Nutz und Frommen des Gemeinwesens schlechthin und der Poesie im Besonderen auflösen? Antinomien hat er überhaupt allenthalben entdeckt. Kein Wunder, mit mir im Hause, da muss man Großes entdecken. Um den zwiespältigen Dingen, die in der Poesie ja offenkundig abgehandelt werden müssen, beizukommen, muss eine zwiespältige, gewissermaßen vermischte Sprache gesprochen, respektive geschrieben werden. Das meint? Dem Ganzen schließt sich nun ein kleines Lexikon subtiler, zarter Dinge an. Theoretisch, theoretisch. Erklärtes Ziel dieses Lexikons ist es, die zarten, subtilen Dinge der Liebe für uns zu übersetzen. Nicht die Worte. Aha. Das bleibt trocken, sehr trocken. Ich greife zur Belebung ein Blatt heraus. Aha. Sehnsucht. Lampe, ich lese es dir jetzt vor. Sehnsucht. Der Geometer nennt es Strahl. Das hat nur Anfang, nie ein Ende. Plus, das Gefühl, du schwebst als Blatt durch Räume ohne Wände. Das gefällt mir übrigens, gleichwohl ich es nicht ganz und gar verstehe. Oder eigentlich gar nicht. Nichtsdestotrotz, das Gedicht beweist etwas. Deswegen ist es mir lieb. Aus Kanten hätte was werden können, was Großes. Was? Zum Beispiel ein angesehener Heimatdichter für Königsberg und nähere Umgebung. Warum nicht? Jawohl. Und selbst wenn er das nicht vermocht hätte, so doch wenigstens Professor der Dichtkunst. Das hätte ihm ganz sicher werden können, nämlich als derzeitiger Bock 1764 gestorben war. Da haben sie es ihm ja auch geradeswegs angetragen. Nur hat er keinerlei Anstalten gemacht. Keine Courage. Glaubte, dass er sich da nicht in seinem Fach befände, etc., etc. Nette Ausflüchte vor der wahren Berufung. Das ist doch subtil gereimt. Sehr gefällig alles. Am Inhalt zwar, da hapert es gelegentlich. Man wird so billig sein müssen, Kritik zu gestatten. Es ziemt sich überhaupt sehr wenig als gelehrter Mann, für den er sich ja ausgibt, mit Angelesenem zu prahlen oder zu foppen. Das ist neuerdings sehr in Mode gekommen. Der Geometer nennt es Strahl. Was das sein soll? Ich dachte erst, das wäre was aus der Naturkunde. Was sehr Menschliches eben. Und dann Geometer? Womöglich versteht er es selber nicht. Aber eigentlich Geometer sind ja auch Menschen. Naturwesen. Und Lamp ist auch eins. Ein Strahl mit einem Anfang ohne Ende. Da wäre ich nicht wiedergekommen. Das ist doch abgeschmackt. Naja, vielleicht, wenn man sich auf einen freien Platz stellt, ohne etwas anzupeilen, ein Baum etwa, wie man das ja gemeiniglich aus Sittenbewusstsein tun muss, vielleicht hört es da niemals auf und geht sofort bis in den Himmel und immer weiter, immer weiter. Derweil, unser einer muss was anpeilen, aus Sitte. Sofort bis in den Himmel geht's nimmer. Na, genug vernünftelt, ist keine Zeit für Theorie. Gar keine. Der Packender fällt gleich ins Auge. Um keine weiteren Affären heraufzubeschwören, tue ich jetzt nach einiger Verzögerung. Meine Pflicht es ist, über dies hohe Zeit zum Heizen. Lampe! Wo bleibt er denn? Was? So ist das bei ihm. Sein Reifstes geht ins Feuer. Das Feuer liest es und versteht's auf seine Weise. Pyromanisch. Ein glühender Verehrer eben, fürwahr, und frisst den ganzen Kram nur so in sich hinein. Seine Hirngespinste indes werden in feines Ziegenleder eingebunden und in Schränke gestellt und eifrig disputiert. Hat sich was mit seiner Philosophie. Hier im Feuer verbrennt sein wahres Feuer. An mir soll's nicht liegen. Jetzt melden sich aber andere Dinge nachdrücklich zu Wort. Wie sagt ein Dichter, mit dem er übrigens korrespondiert, so schön, ernst ist die Kunst und heiter ist das Leben. Einen Ranf Brot, dazu ein Näpfchen Rahm, reichlich grüne Zwiebel, Knoblauchwurst, ein dickes Scheibchen. Zu alledem Brandschnäpse und als Nachtisch Sonnenblumenkerne, welche gekaut und nachher im weiten Bogen ausgespuckt, feinen Genuss machen. Lampe! Der himmlisch reine Zwiebelduft ist ihm zuwider. Ein Grauen gar. Und Knoblauch erst. Oh. Da muss ich mich auf Kompromisse einlassen. Derlei ist kompromittierend. Trinke auf jede Zwiebel beherzt einen scharfen Brandschnaps. Jetzt schnuppert's wieder mehr nach Schnipsen. Was ihm auch nicht recht ist. Und da esse ich Zwiebeln, so hin und her, bis ein Gemisch sich bildet, ein Gleichgewicht der übelriechenden Kräfte im Schlund. Das ist dann auszuhalten. Zumindest kann er nicht tadeln, dass ich nach Zwiebeln röche. Er mustert mich dann herzlich mitleidend. Nämlich, seit ich ihm mal erzählte, dass ich seit frühester Jugend an Krankheiten des Bauches laboriere, ist ihm irgendwie in den Kopf gekommen, ich verfaule von innen und... Lampe! Wo bleibt er denn? Gott, die Federn! Ich werde noch alles verderben mit meiner Selbstgesprächigkeit und noch am letzten Tage wäre ein Ärger wegen Lappalien. Das ist kein Anreiz, wo man Ärger im Großen plant, sich kleinen Ärger aufzuhalsen. Das stört und bagatellisiert, bringt Plänkelei. wo Streit am Platze. Der Schein möchte schon gewahrt sein, da man am Wesen hadert. Also schneide ich ihm noch die Federn zurecht. 3 Stück jeden Morgen. Und hübsch spitz und flach. Und dass sie nicht splittern. Pass ihr doch gefälligst auf! Neuerdings, da er kaum noch zum Schreiben kommt. Es ist die schwache Konstitution, der bohrende Brustschmerz, das Augenübel. Er wird halt älter. Finde ich die Federn jeden Morgen so vor, wie ich sie tags zuvor auch zugerichtet habe. Nur hinten etwas abgeknabbert. Lampe, er ist ein Blödiger. Aber wehe, ich schneid's ihm nicht pünktlich und korrekt jeden Tag kürzer. Ganz egal, ob er schreibt. Eine Nachtlampe. Da wird er fuchtig. Keine große Leuchte und nicht recht helle. Nicht, dass er schlägt. Haue kriegt man bei ihm keine. Er straft nicht so, anders, mit Begriffen. Ein einfältiger Pinsel. Doch nur, weil er ja anerkennen muss, dass ich hier im Hause die besten Einfälle habe. Vom Keller bis zur Dachstube, wo ich logiere. Logierte. Lass er mich in Frieden, Lampe. Es ist Zeit, Herr Professor. Rutsch er mir den Buckel. Eine teuflische Ignoranz. Das brennt in der Seele. Vorher ist schon alles abgeklärt, lange bevor Lampe ihm die druckfeuchten neuesten preußischen Staatskriegs- und Friedenszeitungen, die Hartmannschen eben, bringt, hat er sich seine gehörige Meinung schon gebildet vom Weltgeschehen. Es steht nichts drinnen, man muss was hineinlesen, das war doch abzusehen. Vor einem Dutzend Jahren zum Beispiel, in Paris 89 oder 90, waren wohl gewisse Revolten, Unruhen und dergleichen. Das ist heute schon vergessen, da redet kein Mensch mehr darüber in Ostpreußen. Er will es vorgeahnt haben, gerade das. Die Leichtsinnigkeit des Franzosen, der ja sonst ein ruhiger Bürger ist, ist Gewehr für allerhand Streiche, die er spielen kann. Unsinn, Hokuspokus. Selbst seine Höflichkeit, von allen Seiten anerkannt, geschätzt, ist kränkend. Und wie? Die närrischen Weiber und selbst meine dämliche Anna finden ihn äußerst manierlich und dergleichen. Bloß, dass die dummen Gänse ihn überhaupt nicht kennen. Ich kenne ihn aber. Mir macht er nichts vor. Das sticht ins Herz. Der Kant ist freundlich. Er ist höflich zur Menschheit an sich. Man selbst kommt da sehr schlecht weg. Ein wunderliches Ding, nur dass der nicht dabei abkühlt, so viel Frost zu spenden. Lampe richtet die Bettstatt, schüttelt die Kissen auf, schließt die Fensterladen, löscht die Kerze aus. Kant bedankt sich dafür bei der Menschheit und schläft selig ein. Und ich? Ich schmeichle mir in dieser Hinsicht etwas mehr Anstand zu wahren und teile meine Hoffart nicht derart gleichgültig und ohne Ansehung der Dinge aus. Nein. Nehmen wir die Anna Charlotten. Die wird jeden Samstag verprügelt, weil sie nicht irgendeine ist, sondern mein Weib, Bastard. Kant hingegen, der mein Weib nun einmal leider nicht ist, noch werden kann, wird Samstag nicht verprügelt, auch Bastard. Ich mache Unterschiede, differenziere. Und ich werde grob genannt und eher höflich. Arme Welt. Er sieht im anderen mehr ein Exemplar der ganzen Gattung, zu der man insgesamt wohl auch manierlich sein sollte. Es ist ein Vorurteil, das mich verurteilt. Das Urteil gefasst, bevor die Tat begann. Oh, da packt einen Lust, Schlimmes zu begehen. Den Stempel, der uns aufgedrückt ist, zu rechtfertigen. Und ich verurteilt durch sein Vorurteil zu einer äußerst nebulösen Existenz. In seinen Augen freilich, nur in seinen Augen. Die überdies zunehmend schlechter werden. Ich werde ihn daran erinnern müssen, nach dem Herrn Doktor zu schicken. Womöglich Seegläser. Egal, das ist schon nicht mehr meine Sache. Aufnotieren will ich es aber noch, dass er es nicht vergisst. Bei allem Gerede habe ich ganze 2 Federn verdorben. Wo war ich stehen geblieben? Natürlich, die alte Misere. Über Kanten habe ich gefaselt. Über mich sollte ich ins Reine kommen. Aber untröstlich ist die Sache nicht verloren. Worüber ein Herr Martin Lampe reflektiert, das wird allseitig beleuchtet. Oder? Die Zeiger rücken vor. Nach eigenartigen Gesetzen. Es bewegt sich nur der Längere. Der kurze ist unbeweglich, wie es scheint. Den langen verfolge ich mit Augenmaß. Das geht. Die Minuten verstreichen, man merkt das. Aber plötzlich schlägt es fürchterlich und genau einmal mehr als vorher. Und guckt man hin, steht der Kleine wirklich auf dem nächsten Strich. Jetzt steht er, ohne sich auch nur ein Deut zu rühren, genau in der Mitte zwischen zweien, als ob er zum Sprung ansetzt. Er kann doch nicht einfach springen. Oben in meiner Dachloge, da hat man Ausblick, da ist es luftig, himmlisch. Da sieht man sicher schon den 31. Januar, den Tag meiner Abschaffung. Ein sonniger Tag womöglich, der seine Strahlen noch ein wenig zurückhält. Hier unten freilich ist's noch düster. Und bleibt es noch ein Weilchen. Das ist eben die Misere. Die Federn geben sich ungeheuer widerspenstig neuerdings. Man wird sie abschaffen müssen. Wir hatten bessere Zeiten miteinander und ob. Nehmen wir lediglich das Verheiraten. Als kleines Exempel aus besseren Zeiten. Das war meine Idee. Ein begnadeter Einfall. Hätte natürlich klappen müssen, wenn die Dinge nach meinem Sinn gegangen wären. Sie sind es nicht. Wie Ihr Versäumnis, bitte. Nun sollen die Dinge sehen. Seht ruhig, ihr Dinger, wie ihr jetzt weiterkommt. Es klappt ja ohnehin nichts mehr mit euch. England erklärt unablässig Seekriege. Die letzte Sendung mit Doc war von der ersten bis zur letzten Flasche widerlich versäuert. Ich melde es noch. Er bedankt sich artig, klagt mit mir sehr ernsthaft über die Unpässlichkeit der Sachlage und setzt sogleich eine neue Bestellung auf, die ich eilends zur Poststation trage. Am darauffolgenden Samstag merke ich, dass er mir 3 halbe Taler gestrichen hat. Nampe, er wird bei mir für die Bewirtschaftung, aber nicht fürs Weinverkosten besoldet. Damit ist die Sache erledigt. Die Tage, besonders im Herbst und Winter, sind jetzt häufig sehr kurz angebunden. Ich werde das beobachten müssen. Kosmische Veränderung, als ob die Sonne sich schämte, all die Scheußlichkeiten mit anzusehen. Das Verheiraten. Die Sache ist schnell reflektiert und beinahe noch schneller hererzählt. Ich hatte seinen Ratschlag befolgt. Von dem Moment an muss es natürlich scheitern. Egal, ich suchte strikt nach seinen Regeln und Maßgaben, die er jungen Freiern bei der Brautschau wohlsorgend mit auf den Weg gab, ein Weib aus. Bloß für ihn. Der Kreis der Kandidatinnen für dieses Unternehmen schränkte sich kaum ein, als ich die erste Regel in Anwendung brachte. Das Schöne reizt, aber nur das Erhabene vermag zu rühren. Ich fand dann ziemlich bald was Passendes, also reizend war die nicht, das kann ich beeiden. Es hätte klappen müssen. Sie war anrührend, wirklich. Zumal sie auch Vermögen hatte, was uns die zweite Regel vorschreibt. Ich spreche also bei der Grazie vor. Der Name ist jetzt weg. Egal, im Übrigen sind wir diskret. Wie es ihr beibringen. Die ganze Zeit, als ich redete, saß sie mir gegenüber wie eine Wand und glotzte mich ungläubig an. Und noch ein Strickzeug, das ihre Hände gewissermaßen fesselte. Sie war also schon gefangen, ehe ich richtig begonnen hatte. Ja, es ist nicht eine von den hitzigen Liebesgrillen, die uns den Verstand so oft verwirren. Ganz anders. Mein Herr, allein seine Position verbirgt Ernsthaftigkeit, hat allen Ernstes ein Auge, sein Schärfstes auf sie geworfen. Aber wann denn, stammelte sie verzweifelt, wo ich doch seit Jahr und Tag die Stube nicht verlasse. Ach, so schnell ist mir selten etwas eingefallen. Mein Herr schwelgt gewissermaßen in Erinnerungen. Das Fräulein sind doch wohl schon länger in Königsberg beheimatet, nicht? Ja, lispelt sie, schon über 40 Jahre, seit meinem 11. Lebensjahr. Sehen Sie, da müssen durchlauchtigtes Fräulein doch bestimmt einmal auf der Straße gewesen sein, promenieren, etc., etc. Gewiss haucht sie öfter doch, früher, ja, vor Jahren, als ich in der Blüte meiner Jahre. Sehen Sie, da hat es ihn gepackt, das Gefühl. Und bis zum heutigen Tage nicht losgelassen. Ist das nicht reinster Ausdruck tief empfundenen Sehnens? Muss ich noch mehr Beweise für die Ernsthaftigkeit des Antrages bringen? Nein, antworte ich, die Einzelheiten der Vermählung können sehr gut später abgehandelt werden. Jetzt gilt es, vorerst zu handeln. Lampe, wo bleibt er denn? Ich vereinbarte mich mit ihr auf ein Datum, da sie sich am Garteneingang zu Kantens Hause einfinden und warten sollte. Ihr schien das zunehmend zu gefallen, dass sie an keiner Ungereimtheit Anstoß nahm. Das arme, einfältige Frauensbild. Sei er ja nicht so vorwitzig und lasse sich fortschicken. Im Zweifelsfall zieh er mir die Decke weg. Sie ist aufgestanden, als ob sie Rührungstränen aus den Augen streichen wollte. Indessen musterte sie sich, wie ich gewahr wurde, ungläubig und mit geröteten Augen im Wandspiegel, der hinter mir hing. Dieser Anblick rief arge Bedenken in mir hervor. Oh Gott! Mir schlug das Gewissen, ob ich nicht vielleicht doch die falsche genommen hätte, denn da sah sie wirklich reizend aus. Egal, der Zweck. Das freudige Ereignis für die beiden kecken Liebesleute rückt heran. Er sitzt drin in der Stube, raucht seine Tonpfeife und wartet auf den Tee. Zu dieser Stunde ist er ziemlich ansprechbar, sucht geradezu Gespräche. Das könnte ja die Arbeit, die bereit liegt, etwas aufschieben. Diese Laune des Schicksals also nutzen, schiebe ich jetzt die Auserwählte samt dem Teetablett ins Zimmer, schließe eilig die Tür und lausche, ob sich vielleicht was ereignet. Lampe! Werde unruhig. Wo bleibt er denn? Bedenke aber im gleichen Moment noch, dass Kanten mit dem Rücken zur Türe sitzt. Es ist also noch nichts verloren. Was? Ich höre die leisen, zaghaften Schritte. Plötzlich klirrt etwas. Das Tablett. Nun versuche ich doch etwas mit dem Auge zu erspähen, was freilich meinem linken Auge nicht gut bekam, nämlich die Tür ist einen Augenblick später heftigst aufgeflogen, die Auserwählte heraus. Mein rechtes Auge fragt sie stumm nach einer Antwort, da setzt es einen zweiten Hieb, worauf es vollends dunkel um mich wird. Noch vermute ich glückliche Gefühlswallung, die womöglich von ihr Besitz ergriffen. Allein sie zieht vom Leder mit bösen Reden, wobei sie mich, der ich gerade noch tasten kann, mitschleift, ihr den Ausgang zu weisen. Wie ein Ungeheuer habe er sie angestiert und den Tabak ausgespuckt vor ihre Füße. Ja, das hätte ich ihr freilich beibringen müssen, dass er den Tabak ausspuckt, wo er was nicht sofort fasst. Sie hat es anders aufgenommen. Wusch er mir den Buckel! Es ist Zeit! Mach er sie fort, Lampe, aber marsch! Schade, dem eine Kantin finden und der wäre gut bedient. Und ich auch. Ich müsste die Hälfte ertragen, eher das Doppelte. Da wäre ein Mann geworden. Nicht zänkisch. Da hätte er verstanden, was er in mir hat. Er hat es nicht. Als ihm dämmerte, wer die Brautschau inszeniert hat, sprach er nicht mehr mit mir. Teilte nur noch Winke aus. Und Blicke trafen mich. Blicke! Das ist halt nichts Rechtes ohne Weib. Schade bloß, dass ich keins bin. Ich wollte, ich wäre eins. Ich hätte ihm schon heimgeleuchtet. Ich hab noch manches Mal nachts unter der Bettdecke, als alle schliefen, mich krumm und schief darüber gelacht. In mancherlei von solchen schönen und erhabenen Augenblicken dachte ich, jetzt könnte alles vorbei sein, weil ich wusste, dass schöne Augenblicke was Seltenes sind. Die machen sich rar. Im Bette liegen, die Arme unterm Kopf verschränkt, das Nachthemd hübsch um die Waden gewickelt. Du hast deinen Witz gehabt mit der Welt. Jetzt mag alles anhalten. Wie ein Regulator, der stehen bleibt. Genau auf der 12. Tick. Tack, tick, tack, tick, tack. Ein alter Degen vom Regiment war und ist wohl noch in meiner Kammer oben. Nein, nicht unter der Diele, direkt überm Bette, neben dem Kreuzlein des Herrn Jesu. Als die Wirtschafterin drauf kam, ist sie gleich in blöder Ängstlichkeit und Besorgnis zum Alten heruntergestürzt, dass sie mir solche neuerlichen Grillen ja verbiete. Ein Arsenal im Hause. Aber ihn hat das anscheinend gar nicht recht gekratzt. Überhaupt, Lampe, das Militär hat aus ihm gemacht, was er heute ist und darstellt. Er muss das Militär sehr hoch geschätzt haben, obgleich er selber, wie mich dünkt, nicht eigentlich gedient hat. Zurück zum Degen. War mein Entschluss herangereift, bedurfte es zur Ausführung nur noch Entschlussvermögen. Die Stimmung war schon da. Also Wein, Medoc und ganze 3 Maßkrüge. Trink also Wein. Eine Tat braucht Entschluss. Unseliger Zwiespalt zwischen Wollen und Tun. Er möchte ertränkt werden. Man will es. Man will es. Und kann es nicht tun. Kann man es endlich tun? Die Sinne derart vom Wein berauscht, betäubt, will man es nimmer. So selig besoffen, wie man ist. Und dass man es endlich kann, das fesselt einem dann die Hände. Genauso fatal war es mit meiner Schriftstellerei. Ich wollte, wollte. Kaum hatte ich aber schreiben gelernt. Lampe! Aber ich schweife ab. Die Rede war vom Selbstmord, nicht vom Schriftstellern. Den Degen klemme ich also mit dem Griff in ein Astloch. Dazwischen schiebe ich noch ein rosiges Schnupftuch, dass es ja nicht wackle. Ich bin ja keine Gänsefeder schließlich. Steige dann, fertig mit der Welt, aufs Bett. Knie mich vorn auf die Bettkante. Vater unser, der du bist im Himmel. Schlag ein Kreuz auf der Brust und lass mich wie auf einen Schlag urplötzlich vorne überfallen. Indes in all den Jahren kein Sturz, nicht ein einziger, der gelang. Wo bleibt er denn? Immer finde ich mich woanders wieder. Immer in einer anderen Ecke der Kammer. Einmal sogar mit erheblich bluttropfender Nase dicht bei der Türe. Da dachte ich schon, es wäre soweit und ich hatte sogar schon die Sternlein des Weltalls gesehen. Als es dann klopfte, war es aber nicht an der Himmelspforte, sondern an eben meiner Kammertür und die Wirtschafterin stand da im Nachtkleid, vom Kant hochgeschickt. Ich sollte gefälligst den Unfug und das Lärmen lassen in nachtschlafender Zeit. Die Nase habe ich mir abgewischt und die ganze Nacht so auf der nackten Diele gesessen. Zum Heulen war mir. Es würgte mich im Schlund. Aber es kam nichts, keine Träne. Bitter ist das, wenn man Zähren vergießen will und man hat es verlernt. Und nach jeder Selbstermordung ist es unerträglicher. Man fühlt sich wie in eine andere Welt versetzt. Vielleicht ist man es auch. Und ist vielleicht doch gestorben, landet aber gar nicht im Jenseits, sondern das Jenseits ist immer wieder das Diesseits. Und alle anderen sind vielleicht zufällig mitgestorben. Anna Charlotte, die Wirtschafterin, der Kant. Das wäre meine höllischste Angst. Man stirbt. Es ist Zeit, Herr Professor. Und alles fängt von vorne an. Lass ihr mich in Frieden, Lampe. Gut, man lebt alles Zähneknirschen noch einmal, stirbt dann zu guter Letzt endlich, bekommt die Sakramente. Es ist Zeit. Die Habseligkeiten sind verteilt, man legt sich selig zur Ruhe. Im Zweifelsfall zieht er mir die Decke weg. Und muss im nächsten Augenblick wieder auferstehen. Kaum, dass sie einem die gebrochenen Augen richtig zugedrückt haben. Weg! Weg! Um 4, womöglich auferstehen und alles noch einmal leben. Oh Gott, bloß das erspare mir, bloß ja kein Leben nach dem Tode mir, das nicht für 12 Silbertaler und böhmisches Freibier. Nicht das, ein Himmel, der wieder irdisch wäre. Nein, das nicht. Dann schon lieber eine himmlische Erde. Wer könnte denn glauben an solcherlei irdischen Himmel? Niemand. Der liebe Gott müsste dran glauben. Das wäre alles. Das Irdische für seinen Teil aber möchte dann nachdrücklich angehimmelt sein. Das gäbe heidnische Verwirrung in allem. Ein lieber Gott steht mir viel näher, der etwas abgerückt von meinen Leiden wirkt und schafft und thront im Kosmischen. So einen Herrgott will ich gerne glauben, bitte. Derlei macht außerdem noch mannigfaltigen Eindruck. nächtens hinterm lieben Sterns hält, wenn er durch den Mond auf die Erde herunterguckt. Freilich, wie das nun im Himmlischen direkt mit unseren Seelen zugeht, mir fehlt der Begriff. Vorstellungen hingegen drängen sich zur Genüge auf. Federbetten, Tontöpfe mit saurer Sahne, gewürzte Gurken und was es sonst noch Lebenssterbenswertes gibt. Es sind aber nur Vorstellungen. Armes Leben, da man nicht einmal einen rechten Begriff hat, wie es im Paradies wohl ausschaut. Oder im Sommer, wenn es blitzt und donnert, da kriecht man unters Kanapee und betet. Das Gewitter, 1, 2, 3, es ist vorbei. 3, 2, 1, es war gar keins. Lampe! Aber mit einem Gott vor der Nase, das ist witzlos. Da ist man unterm besten Kanapee nicht sicher, im Gegenteil. Wo bleibt er denn? Selbst dafür setzt es Schelte. Das sag ich aus Erfahrung. So einen Gott sieht man. An den andächtig zu glauben, wäre hirngespinstig. Was braucht es frommen Glauben, da man weiß, wie unfromm die Dinge stehen und gehen und... Das ist wie früher im Würzburgischen, als wir auf dem Stadtanger ein Spiel spielten. Tauber Ochse oder blinde Kuh, wie das hieß, mit einer schwarzen Binde vor dem Auge. Indessen ein gewisses Augenverdrehen, Schielen genannt, macht, dass man doch was sieht. Und schon hat aller Spuk ein Ende. Freilich, man tut noch so, als ob man blindlings tappt. Schon ist die Augenbinde nur noch Tarnung, sobald es auch nur einem Auge gelingt, etwas abzuschweifen. Und wie magisch packt man die dicken Weiber an den schärfsten Stellen. Wie ungläubig denen das Maul da offen steht. Das alles, weil man sieht. Weil man weiß. Kaum weiß man was, verflüchtigt sich der Glauben. Etwas. Und das ist es. Ich weiß zu viel. Eine Fatalität dies. Das Gelehrtsein wie ein Schnappsack auf dem Rücken, ein Rückensack. Und ich ein Ikarus mit Rucksack. Da ist kein Wunder, wenn es tiefer geht. Mein Schädel überfüllt mit Konversation, Dividieren und ähnlicher Wissenschaft. Vermag sich wenig auf diese abgeschmackte, kleine, schmierige Wirtschaft einzurichten. Einen harten Schädel hätte ich, ja. Das kommt, weil er hart und prall gefüllt ist. Lampe! Ich schweife ab. Auch das ist eine Kunst. Wie gesagt, dieses flaue, fremdartige Gefühl nach jeder Selbstermordung. Und Verdrießlichkeiten vermehren sich, zumal bei Charakteren, bekannterweise äußerst rapide, sind sie erst einmal da. Aus sich selbst heraus. Sie leiden, wie mir scheint, unter einem direkten Vermehrungszwange. Diesem regelrecht unterworfen. Laufend werden neue Verdrießlichkeiten geboren. Mit rosigen Schnäuzchen, blind und eklig, werden größer und schnappen nach einem. Pfui! Nehmen wir, ich bin verdrießlich. Verständlich, das hat seine 100 guten Gründe. Darauf wird er es. Unverständlich. Da ich nun Kantens Unleidigkeit ganz und gar nicht leiden mag, wächst meine Verdrießlichkeit unmäßig. Nun wieder seine. Der Tee wäre kalt, der Schnupftabak sei nicht der rechte, man niese sich neuerdings um ein Haar zu Tode. Gut, es war ja auch Pfeffer. Das hatte ich in der Hast verwechselt. Ein Versehen, möglich. Man hat ja 1000 Dinge im Kopf zu behalten in dieser Welt. Was kömmt er mir da mit seinem Schnupftabak? Das ist doch abgeschmackt. Bis zur Weißglut treibt er mich mit seinen Närrischkeiten. Da sage ich dann... Donnerwetter, halte doch endlich sein eiliges Maulwerk fester im Zaumzeug. Da sage ich. Aber... Mehr so im Stillen, nicht laut, vielmehr leise, zu mir. Genauer, ich denke es. Unser einer ist halt nicht so vorne weg mit dem Maulwerk, ich denke mehr. Und wie ich so stehe und denke, hebt er nur noch an, Das fehlte gerade noch, seine Pedanterien zu begründen. Zitiert so allerlei verworrenes Zeug geradewegs aus seinem Kopf. Zum Beispiel, ich habe mir diesen Satz gemerkt, weil er besonders asig ist. Die reine Vernunft ist mit nichts als mit sich selbst beschäftigt. Das ist er ja, der Inbegriff des ganzen Elends, sage... Denke ich. Und das entzweit uns, weil ich mit nichts als mit dieser reinen Vernunft namens Immanuel Kant beschäftigt bin, die wiederum mit nichts als mit sich selbst beschäftigt ist. Wir irren so gesehen im selben Areal. Nur der posaunt es in alle Welt hinaus. Nun, freilich macht er es ruhiger. Trotzdem nenne ich es posaunt. Es ist posaunenhaft in dieser Art. Es ist Zeit. Lass er mich in Frieden, Lampe. Es ist Zeit, Herr Professor. Rutsch er mir den Buckel. Hat er sich was mit seinen Kritiken? Seit der an den Kritiken schreibt, hat er kein Ohr mehr offen für Kritik. Das steht fest. 30 Jahre war ich bei ihm. Nach knapp der Hälfte hatte ich ihn weit überholt. Der klemmte sich gerade vorwitzig hinter die Vernunftkritik, da hatte ich derlei Pedanterie längst hinter mir und war erhaben über solchen Kleinkram. Käsehandel! Überhaupt, was soll das? Am anderen kritisiert man sowieso nur das, was man auch selber fassen kann. Das meint die eigenen Fehler. Dieselben aber liebt man über alle Maßen. Das weiß ich, ich kenne das. Genug mir ist nachsingen. Schon wieder. Zu oft in letzter Zeit, denn singen ist in diesem Hause gleich Aufruhr. Lampe! Wo bleibt er denn? Mit seinem Musikempfinden war es nicht weit her. Gewiss Kunstverstand, den kann man ihm einräumen, aber Kunstvernunft, daran hat es ihm gänzlich gemangelt. Kochkunst einmal ausgenommen. Abends, dass die Gefangenen in der Schlossvogtei beim Rundgang noch etwas singen, das ist ihm verleidet. Er setzte schon ein Schreiben an die Polizeibehörde auf, damit dieser Unfug aufhöre. Wo bleibt er denn? Was? Wehe, wenn es Wachparade auf dem Schlossplatz gibt mit Märschen. Wie ihm das zusetzt. Da kann er sich kaum im Stuhl halten und schlägt die Hände und transpiriert. Da muss ich, seit 30 Jahren ausgedient, bei ihm im Zimmer auf- und abmarschieren, um den Tisch herum im Kreise, immer vor seiner Nase herum, und er schlägt in die Hände. Das ist ein Höllenspaß. Für ihn. Mich erinnert dergleichen reichlich unverblümt an meine Lebensläufe. Lampe, Martin. Geboren zu Würzburg am Fluss im Main. Um 1725. Genaues Datum selbst im Dienstbuch ausgespart. Kranksein des Bauches. Lampe. Warme Milch. Haferbrei. In einem Bette mit der übrigen Brut. Die illustrierte Bibel. Wüstenpalmen. Ein Hirt war darin. Wenige Blätter. Der graue Himmel hinterm Fensterloch. Der Anger vor der Stadt, wo der Galgen stand. Ein Weiher, in dem beinahe ertrunken. Die Wirtschaften am Markt. Kaiserhof, drei Schwäne. Kuppelschnäpschen. Weiber im Schiff. Luise. Der Abend am Weiher, in dem beinahe ertrunken. Das Bändchen zum Abschied. Kommissbrot. 20 Stockhiebe aufs nackte Gesetz. Schuhwichse und Pferdegestank. Parade. Beim Marschieren gerät alles sogleich ins Träumerische. Die Beine wollen noch. Aber was will der denn, frage ich mich, dieser dreimal unvernünftige Mensch? Doziert er mir schön seine praktischen Vernünfte, schärft mir alles tüchtig ein, im anderen Ziel sehen und nicht bloß Mittel. Aber er selber sträubt sich prompt dagegen, da ich mich auch anschicke, was in ihm zu sehen, was mehr ist als bloß dürftiges Mittel zum Broterwerb. Vielleicht sogar. Warum denn nicht? Gott schelte mich und dennoch wage ich's auszusprechen. Ja, eigentlich, warum denn nicht sogar? Ein Ziel in ihm zu sehen, ja. Ziel. Gewiss nicht Vollendung, doch aber eben Ziel. Zumindest ein Stück Vollendung, am Abend leise seufzend die Schuhe ausziehen, ein Näpfchen frisches Wasser schlürfen, die Anna krauen. Pampe! Indes das Ziel verfehlt. Und dutzendweise lange Gesichter. Selbiges muss ihm in den letzten Jahren besonders gedämmert haben. Ein Geistesblitz vollzieht er sich in einem sehr dunklen Gehirnkasten, macht eben viel Furore und zieht einen langen Schweif. Da hat er's mit der Angst bekommen. Nicht, dass er geklappert hätte mit den spärlichen Zähnen etwa, nein. Hat sich seelenruhig vom Polizeiamt holen lassen. Was rede ich? Ich hab sie ihm herbeigeschafft. Die jeweils neuesten Sterbelisten. Tagelang hat er gerechnet, wie lange er wohl noch im Königsberger Mittel zu leben hätte. Er hat zugeschlagen, weggenommen. Ganze Tage lang hat er nichts als diese Listen zur Hand genommen und gerechnet. Du armer Kerl, habe ich gedacht. Was unser einer ist, der kommt mit seinen Tagen aus, die ihm der liebe Gott vermacht hat. Du musst noch borgen. Und wirst trotzdem niemals fertig, deine Schulden zu bezahlen. Das Beil lag ja bereit. Nicht, dass ich nicht auch das erwogen hätte. Das war in besseren Zeiten. Das Beil lag beim Kamin. Hat er nie bemerkt. Ich hätte es auf mich genommen. Ja, ein Lappen war ich nimmer, schon bei den Soldaten nicht, das ist gewiss. Und hätte, wenn es unerträglich geworden wäre, für ihn. Für mich? Was soll ich das groß unterscheiden? Vom lieben Rumpf des Kanten den unleidig verwirrten Kopf schon abzuhacken gewusst. Holz habe ich all die Jahre genug gehackt, auf dem Hofe in strenger Winterskälte, daran hätte es nicht gelegen. Wenn nicht immer wieder Hoffnung gewesen wäre, gewiss kein Anlass zur Hoffnung, den braucht sie ja wohl gar nicht. Nur eben Hoffnung. Welche Weite war doch früher in seiner Seele. Heute nenne ich es Leere. Genug. Und heute wird ihm auch gekündigt. Die gegen mich erhobenen Vorwände erklären nichts. Sind aus der Luft gegriffen und insgesamt sehr fadenscheinig. Im Gleichen verdecken sie nur wenig, was schamhaft sich dahinter zu verbergen sucht. Das nackte Ziel. Als könnten wohl die Vorwände Wände sein, den Argwohn abzuweisen. Es schimmert was durch. Es könnte was dahinter stecken. Es könnte ja. Und hier steckt wirklich was dahinter. Eben nämlich Angst. Da wäre einer, der risse alles um. Alles mit einer Handbewegung vom Tische, basta. Ich danke und außerdem ich danke ab. Nun mag er mir hererzählen, was er für nötig hält. Spricht er von Abschaffung, weiß ich, dass ich es bin, der hier kündigt, dass ich ihn mir abschaffe. Vom Halse. Es ist nur gar zu verdrießlich, jede Wendung zum Guten gewissermaßen a priori ausschließen zu müssen. Ich will, damit ihm doch einmal ein Lichtlein und wär's ein noch so kleines aufgeh, es ihm heut früh in aller Deutlichkeit sagen, diese drei Worte, diese äußerst verkappte Liebeserklärung. Süßeste Rache, Vergebung. Die kann er haben. Was für goldene Brücken habe ich ihm gebaut. Der hat es nie begriffen. Man redet gegen Wände. Das verbraucht einen. Nie hat der Mensch verstanden, was ich ihm 30 Jahre Tag für Tag gebrüllt, ach geh er, geschmettert hab schmettern müssen. Wohlgemerkt, schmettern müssen, auf sein Geheiß. Er hat sich selber nie verstanden. Es ist Zeit, hat er wohl noch gehört, aber niemals, es ist Zeit. Oder vielleicht, es ist Zeit. Das ist doch mehr schon eine Drohung. Als froher Weckruf. Hat er nie gefasst. Was sind das für irrwitzige Zeiten? Derlei Zerstreutheiten in allem und solcher Unfug. Die Welt steht vor Katastrophen und ist seelenruhig mit Krimskrams beschäftigt. Die Atmosphäre elektrisiert. nämliche Elektrisierung herrührend, wie er scharfsinnig, das muss man ihm lassen, gefunden hat, von allerlei Hitze, welche in den letzten Sommern auftrat, im nachfolgenden aber zu einem großen Katzensterben führte, auf europäischem Kontinent. Davon dann die elektrisierte Atmosphäre. Sirrendes Kopfweh erzeugt diese Luftladung. Druck auf dem Gehirne. Oft auch kratzenden Schlund bei einem und schnupfende Nase beim anderen. Sommers wie Winters. Eine Unruhe macht sich breit in dieser kopfwehmachenden Enge. Das macht einen Wehenkopf. Mich deucht bisweilen, ich hätte wirklich Grillen darin hausen. Es summt zuweilen sehr sonderbar. Nur die Katzen abschaffen, dass sie nicht mehr sterben können, dass die Luft nimmer elektrisch wird, dass kein Kopfweh mehr ist. Das kann er nicht. Trotz seines Ansehens, das er zweifelsohne noch hat, hier in Ostpreußen. Dieser scheele, hilflose Blick, mit dem er das Katzenvieh unserer Gasse mustert. Aber er muss es leiden. Ich besorge ihm nichts mehr mit dem Beil, das weiß er. Und weglocken kann er sie auch nicht. Das wäre wenig schicklich. Ein Gesuch hat er auch wieder aufgesetzt, das wievielte. Allein es lässt sich nicht alles abschaffen, was anders ist. Die Welt überhaupt ist anders. Gewiss, der Lampe packt sich, womöglich ohne Murren und ohne Miauen. Aber alles Viehzeug, alle Katzen Europas, der Welt sämtliche Katzen? Schwerlich. Schwerlich. Ich werde aus dem Küchenmöbel noch das Fläschchen Baldrian nehmen. Man wird sich umtun müssen. Besprechung führen. Konspirieren. Gott, die Zeit. Die Laden schließen, dass einen nicht fröstelt. Den Abzug öffnen, dass die rußige Luft abziehen kann. Den Rock in entsprechenden Zustand bringen, dass der Tag nicht von der ersten Stunde an verleidet ist durch Liederlichkeit. Das Licht aufnehmen. Das, was ausgemacht werden kann im Dunkel. Die Tür auftun. Es ist Zeit! Lass er mich in Frieden, Lampe! Es ist Zeit, Herr Professor! Rutsch er mir den Buckel! Es ist Zeit! Mach er sich fort, Lampe, aber marsch! Sei er ja nicht so vorwitzig und lasse sich fortschicken. Im Zweifelsfall zieh er mir die Decke weg. Weg! Weg! Sie hörten? Ein Nebulo bist du. Von Jens Sparschuh. Mit Manfred Steffen als Martin Lampe. Ton: Ulrich Speicher und Gisela Jahr. Regieassistenz: Regina Moots. Regie: Norbert Schäffer. Sie hörten eine Produktion des Saarländischen Rundfunks aus dem Jahre 1989. Lampe! Wo bleibt er denn?